dazu, denken wir nach. Es gibt ja auch viel zu bedenken, doch hat es noch keinem geschadet, sich ab und an gut abzulenken und immer zu suchen, wer Liebe. Sie ist ja auch wirklich was Feines, doch ist sie nicht immer zu finden bereit und so bleiben wir manchmal alleine. Und immerzu haben wir Fragen. Es ist ja auch vieles so unklar, aber all das zu klären dauert mehr als ein Jahr und vielleicht auch ein ganzes Jahrhundert. Also lass mal eine Nacht drüber tanzen. Die Gedanken sind frei, die Gedanken sind freie Wildgänse auf Reisen.